durchbricht die Wolken und du wirst langsam wach. Nach ausgiebigem Gähnen verlässt du dein Gemach. Das Toastbrot aufgegessen, kratzt du dich am Kinn, gefolgt von einer Frage: Ergibt das Leben Sinn?